nur in einem einzigen Lande, bevorzugtes Ägypten. Diese Kardinalwahrheit stand felsenfest unter allen Fachleuten der papyrologischen Wissenschaft. Diese Wahrheit basierte auf einer objektiven Tatsache: nur in Ägypten wurden antike Papyri gefunden. Über Tatsachen wundert sich der Fachmann nicht, er muss sie anerkennen. Die Papyrologen waren und sind auch heute nur allzu gern bereit, die ägyptischen Tatsachen anzuerkennen, denn man brauchte dringend Material, um mit ihm den Bau der Papyrologie zu errichten. Warum ist denn Ägypten das einzige Land, in dem sich alte Papyri erhalten konnten? Weil nur hier die klimatischen Bedingungen verwirklicht sind, die eine Erhaltung des zerbrechlichen Materials begünstigen, lautet die Antwort. Vor allem sei Trockenheit erforderlich. Als ich mich vor 20 Jahren zuerst mit dem Zustande der papyrologischen Kugel beschäftigte, schrieb ich bezüglich des einzigartigen trockenen Klimas in Ägypten Folgendes. Wir überlegen uns diese angeblich so natürliche Erklärung einmal und zweimal, aber siehe da, plötzlich finden wir, dass diese Erklärung durchaus nicht natürlich wirkt. Wie? Besitzen und besaßen denn nicht auch noch andere Landstriche, in denen die alten Christen wohnten, ein trockenes Klima? Allerdings, zum Beispiel Arabien und Syrien. Warum haben sich dann also nicht auch hier wenigstens ebenso viel christliche Papyrusblätter erhalten wie in der Umgebung des Nils? Unser Fachmann schweigt. Doch er schweigt nicht lange, denn sein Wissen bietet ihm wieder eine natürliche Erklärung, warum anderswo als in Ägypten keine christlichen Papyri gefunden worden seien. Eben weil die Papyruspflanze in der Hauptsache in Ägypten gedieh, lautet die Erklärung. Wo am meisten Papyrus vorhanden war, kann sich selbstverständlich auch am meisten an Papyri des Neuen Testamentes erhalten haben. Die Sache wäre in Ordnung und wirklich ganz natürlich, wenn uns nun auch in Ägypten am meisten und in Arabien und Syrien und so weiter wenig erhalten geblieben wäre. Wie verhält es sich jedoch? In Ägypten selbst ist Blut wenig und in anderen ebenso trockenen Landstrichen ist rein gar nichts an neutestamentlichen Papyri erhalten. Obige Sätze bieten, wie gesagt, eine Schilderung der papyrologischen Situation und Kardinalansichten vor einigen Jahrzehnten. Es muss bemerkt werden, dass einsichtsvolle Vertreter ihres Faches die Dinge nicht so einfach schematisch betrachten. W. Schubert äußerte 1918, »Die Trockenheit des ägyptischen Klimas wirkt mit, aber keineswegs entscheidend, denn gerade am Wüstenrande, wo die Bedingungen für die Erhaltung der Papyri am günstigsten liegen, kommen Strichregen, sogar heftige Güsse, häufiger vor als sonst.« Was denn? Lesen wir recht? Von besonderer Trockenheit in den Gegenden des Nillandes, in denen Papyri aus alter Zeit gefunden werden, kann gar nicht die Rede sein. Die Angelegenheit beginnt unheimlich zu werden. Ägypten zeichnet sich hiernach gar nicht durch besonders günstige klimatische Bedingungen aus, und doch werden nur am Nil Papyri ans Licht befördert. Bis vor einigen Jahrzehnten wenigstens verhielt es sich so. Welch wunderliche Tatsache, welch wunderliches Problem. Nach dem Trockenheitsdogma sollte man annehmen, Funde von Papyri ereigneten sich in Ägypten nur weit ab vom Nil in der Wüste. Umso erstaunter ist man beim Betrachten der Karte von Kap Reisendans Papyruskunde. Hier sind alle wichtigen Fundorte angegeben und da ergibt sich, dass abgesehen von den Fundstellen in Fayum-Gebiet fast alle Orte nur wenige Kilometer vom Nil entfernt liegen. Ja, ausgerechnet auf einer mitten im Nilstrom gelegenen Insel, Elefantine, wurden 1904 Papyrusrollen aus einem Schutthügel geborgen, die angeblich aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert stammen und sich trotz Alter und Feuchtigkeit in meist guter Erhaltung befanden. Die Fundumstände auf dieser Insel wechselten freilich. So traf man Papyri schon kaum 0,5 Meter tief unter dem modernen Boden in losem Schutt neben Stroh und Scherben. aber anderswo wieder war die Feuchtigkeit so bedenklich vorgeschritten, dass sie die einst vorhandenen Rollen völlig zersetzte. Auch von den Fundstellen aus dem Fayum wird berichtet, der feuchte Grund habe hier verheerend auf den Papyrusstoff eingewirkt. Mit der gepriesenen Trockenheit ist es also an vielen Fundorten Ägyptens nichts. Und die oberste These der papyrologischen Wissenschaft erweist sich ganz offenkundig als eine haltlose Verlegenheitsauskunft. Bei Anwendung der gebotenen Dosis Skepsis hätte man die Künstlichkeit der Bevorzugung Ägyptens und damit die Unnatürlichkeit der papyrologischen Gesamtsituation längst erkennen können. Doch man fährt immer noch fort, sich in Gehorsam vor Tatsachen zu beugen, die keine sind. Solche Vertrauensseligkeit musste sich rächen, zumal in einer geschichtlichen Wissenschaft, deren Wahrheitserforschung ohne allzeit wachsame Skepsis unmöglich ist. Wenn nicht bloß einzelne Papyrologen, sondern alle Vertreter dieser Disziplin allen Ernstes verkünden, nur in einem einzigen Lande, in Ägypten, konnte sich dank der Trockenheit seines Klimas antike Papyri erhalten, dann ist das ein Warnzeichen dafür, dass es mit ihrer Wissenschaft im Innersten nicht stimmt. Eine Wissenschaft, die zu solch unsinniger Behauptung Veranlassung gibt, kann nicht gesund sein. Sie muss an einem Erbleiden kranken, das den ganzen Organismus befallen hat. Von Geographen und Meteorologen wäre leicht zu erfahren, dass es im Orient viele Landstriche gibt, die ein gleiches oder ähnliches Klima wie Ägypten besitzen. Auch kommt es nicht allein auf das Klima an, sondern auch auf die Bodenverhältnisse. Und gerade diese sind in Ägypten an den Fundstellen am Nil in Fayum für die Erhaltung von Papyrusmaterial oft denkbar ungünstig. Wir werden noch mehr davon hören. Doch die Papyrologen verschlossen die Augen vor den wirklichen Tatsachen und pochten auf ihr Generaldogma. Darum war ihre Verblüffung nicht gering, als anfangs der 30er Jahre die Kunde durch die Welt ging, es sind nun auch außerhalb Ägyptens uralte Papyri gefunden worden. Wirklich? Das kann doch gar nicht möglich sein, wird mancher gesagt haben. Papyri können sich doch nur am Nil erhalten. Es wirkt erheiternd und erschütternd zugleich, wenn Kenyon, der, wie wir uns erinnern, ebenfalls die These von der Auserwähltheit des Nillandes vorher vertrat, nunmehr in einer Anerkennung folgende Berichtigung bringt: Erst in den letzten Jahrzehnten sind außerhalb Ägyptens Papyri gefunden worden, und zwar in Gebieten wie Dura in Nordsyrien oder in der Wüste Südpalästinas, wo die Bedingungen für die Erhaltung ähnlich günstig waren. Wollte man nun annehmen, durch die Parallelentdeckungen in Palästina und am Euphrat würde die Lage auf papyrologischem Gebiet geklärt, die Dinge seien nun einfacher, verständlicher, natürlicher geworden, so fiele man abermals in einen schweren Irrtum. Die Dinge sind nur noch unbegreiflicher geworden. Wir müssen jetzt fragen, warum tauchen erst heutzutage im Orient außerhalb Ägyptens Papyri auf? In diesen Gegenden wohnten doch auch angeblich in den ersten Jahrhunderten Urchristen, von anderen Bewohnern ganz zu schweigen, die ebenfalls fleißig auf Papyrus schrieben. Der papyrologische Nachlass dieser Menschen konnte sich, da ja die Verhältnisse ähnlich günstig waren wie in Ägypten, im Prinzip ebenfalls gut konservieren. Warum hielten sich diese Schätze bis heute verborgen? Auch in diesen Landstrichen wurden schon seit langem Ausgrabungen veranstaltet. Papyri förderte der Spaten nicht zutage. Bis um 1930 die Sperre plötzlich aufgehoben wurde. Nun beginnt auch hier die Erde zu kreisen. Und Papyrologen und Pergamentologen stellen sich unbekümmert auf den neuen Boden der künstlichen Tatsachen.